Erster Jesus sah viele Menschen. Er ging auf einen Berg. Er setzte sich hin. Seine Jünger kamen zu ihm. Zweiter dann begann er zu sprechen und lehrte sie. Dritter glücklich sind die, die im Herzen arm sind. Denn das Himmelreich gehört ihnen. Vierter glücklich sind die, die traurig sind. Denn Gott wird sie trösten. Fünfter glücklich sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land bekommen. Sechster glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten. Denn sie werden genug bekommen. Siebter glücklich sind die, die barmherzig sind. Denn andere werden auch barmherzig zu ihnen sein. Achter glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Neunter glücklich sind die, die Frieden stiften. Denn man wird sie Kinder Gottes nennen. Zehnter glücklich sind die, die wegen Gerechtigkeit verfolgt werden. Denn das Himmelreich gehört ihnen. Elfter ihr seid glücklich, wenn Menschen euch beschimpfen und verfolgen. Sie werden Lügen über euch erzählen, weil ihr zu mir gehört. Zwölfter freut euch und seid froh. Euer Lohn im Himmel ist groß. So haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. Dreizehnter ihr seid wie Salz für die Erde. Wenn Salz seinen Geschmack verliert, kann man es nicht mehr salzen. Es ist dann nutzlos. Man wirft es weg und tritt darauf. Vierzehnter ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt auf einem Berg kann man nicht verstecken. Fünfzehnter man zündet kein Licht an und stellt es unter einen Eimer. Man stellt es auf einen Ständer. Dann leuchtet es für alle im Haus. Sechzehnter so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen. Dann werden sie euren Vater im Himmel loben. Siebzehnter denkt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um sie abzuschaffen. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Achtzehnter ich sage euch die Wahrheit, Himmel und Erde werden vergehen. Aber kein kleines Zeichen vom Gesetz wird vergehen. Alles wird geschehen. Neunzehnter wer ein kleines Gebot nicht befolgt und es andere lehrt, ist klein im Himmelreich. Wer es aber befolgt und lehrt, ist groß im Himmelreich. Zwanzigster ich sage euch, euer gutes Handeln muss größer sein als das der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst kommt ihr nicht ins Himmelreich. Einundzwanzigster ihr habt gehört, was zu den Menschen früher gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer tötet, muss vor Gericht. Zweiundzwanzigster ich aber sage euch, wer seinem Bruder böse ist, muss vor Gericht. Wer seinen Bruder Dummkopf nennt, muss vor den Hohen Rat. Wer ihn Gottloser nennt, kommt in die Hölle. 23. Wenn du dein Geschenk zum Altar bringst und dich erinnerst, dein Bruder ist böse auf dich. 24. Dann lass dein Geschenk dort vor dem Altar. Geh zuerst und sprich dich mit deinem Bruder aus. Danach komm und bring dein Geschenk. 25. Sprich schnell mit deinem Gegner, solange ihr noch zusammen unterwegs seid. Sonst bringt er dich zum Richter. Der Richter gibt dich dem Wärter. Und du kommst ins Gefängnis. 26. Ich sage dir die Wahrheit, du kommst nicht heraus. Du musst alles bezahlen, bis zum letzten Cent. 27. Ihr habt gehört, was gesagt wurde, du sollst nicht die Ehe brechen. 28. Ich aber sage euch, wer eine Frau begehrlich ansieht, hat schon im Herzen die Ehe gebrochen. 29. Wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst ein Körperteil. Es ist besser, als wenn dein ganzer Körper in die Hölle kommt. 30. Wenn deine rechte Hand dich zur Sünde verführt, hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst ein Körperteil. Es ist besser, als wenn dein ganzer Körper in die Hölle kommt. 31. Es wurde auch gesagt, wer seine Frau wegschickt, muss ihr einen Scheidebrief geben. 32. Ich aber sage euch, wer seine Frau wegschickt, außer bei Untreue, macht sie zur Ehebrecherin. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, bricht die Ehe. 33. Ihr habt auch gehört, was zu den Menschen früher gesagt wurde, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst deine Versprechen dem Herrn halten. 34. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Schwört nicht beim Himmel, denn er ist Gottes Thron. 35. Schwört nicht bei der Erde, denn sie ist wie ein Schemel für seine Füße. Schwört nicht bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. 36. Schwört auch nicht bei eurem Kopf. Ihr könnt kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. 37. Sagt einfach ja oder nein. Alles, was mehr ist, kommt vom Bösen. 38. Ihr habt gehört, was gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. 39. Ich aber sage euch, wehrt euch nicht gegen böse Menschen. Wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. 40. Wenn jemand dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, gib ihm auch deinen Mantel. 41. Wenn jemand dich zwingt, eine Meile zu gehen, geh 2 Meilen mit ihm. 42. Gib dem, der dich bittet. Wende dich nicht ab von dem, der etwas leihen will. 43. Ihr habt gehört, was gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Betet für die Menschen, die euch verfolgen. 45. Dann werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel sein. 46. Gott lässt die Sonne für gute und böse Menschen scheinen. Er lässt es für gerechte und ungerechte Menschen regnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist euer Lohn? Tun das nicht auch die Zöllner? 47. Wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was macht ihr Besonderes? Tun das nicht auch die anderen Menschen? 48. Seid also vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.